SWR Kultur. Hörbuch. Die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang von Goethe. Es liest Manfred Schradi, Folge 4. 10. Kapitel. Die Gäste waren bewillkommt und eingeführt. Sie freuten sich, das Haus, die Zimmer wieder zu betreten, wo sie früher so manchen guten Tag erlebt und die sie eine lange Zeit nicht gesehen hatten. Höchst angenehm war auch den Freunden ihre Gegenwart. Den Grafen sowie die Baroness konnte man unter jene hohen, schönen Gestalten zählen, die man in einem mittleren Alter fast lieber als in der Jugend sieht. Denn wenn ihnen noch etwas von der ersten Blüte abgehen möchte, so erregen sie doch nun mit der Neigung ein entschiedenes Zutrauen. Auch dieses Paar zeigte sich höchst bequem in der Gegenwart, ihre freie Weise, die Zustände des Lebens zu nehmen und zu behandeln. Ihre Heiterkeit und scheinbare Unbefangenheit teilte sich sogleich mit, und ein hoher Anstand begrenzte das Ganze, ohne dass man irgendeinen Zwang bemerkt hätte. Diese Wirkung ließ sich augenblicks in der Gesellschaft empfinden. Die Neueintretenden, welche unmittelbar aus der Welt kamen, wie man sogar an ihren Kleidern, Gerätschaften und allen Umgebungen sehen konnte, machten gewissermaßen mit unseren Freunden, ihrem ländlichen und heimlich leidenschaftlichen Zustande, eine Art von Gegensatz, der sich jedoch sehr bald verlor, indem alte Erinnerungen und gegenwärtige Teilnahme sich vermischten und ein schnelles, lebhaftes Gespräch alle geschwind zusammen verband. Es währte indessen nicht lange, als schon eine Sonderung vorging. Die Frauen zogen sich auf ihren Flügel zurück und fanden daselbst, indem sie sich mancherlei vertrauten und zugleich die neuesten Formen und Zuschnitte von Frühkleidern, Hüten und dergleichen zu mustern anfingen, genugsame Unterhaltung, während die Männer sich um die neuen Reisewagen mit vorgeführten Pferden beschäftigten und gleich zu handeln und zu tauschen anfingen. Erst zu Tische kam man wieder zusammen. Das Gespräch war lebhaft und abwechselnd, wie denn in Gegenwart solcher Personen alles und nichts zu interessieren scheint. Man bediente sich der französischen Sprache, um die Aufwartenden von dem Mitverständnis auszuschließen, und schweifte mit mutwilligem Behagen über hohe und mittlere Weltverhältnisse hin. Auf einem einzigen Punkt blieb die Unterhaltung länger als billig haften, indem Charlotte nach einer Jugendfreundin sich erkundigte und mit einiger Befremdung vernahm, dass sie erstens geschieden werden sollte. »Es ist unerfreulich«, sagte Charlotte, »wenn man seine abwesenden Freunde irgendwann mal geborgen, eine Freundin, die man liebt, versorgt, glaubt. Ehe man sich's versieht, muss man wieder hören, dass ihr Schicksal im Schwanken ist und dass sie erst wieder neue und vielleicht abermals unsichere Pfade des Lebens betreten soll.« »Eigentlich, meine Beste«, versetzte der Graf, »sind wir selbst schuld, wenn wir auf solche Weise überrascht werden. Wir mögen uns die irdischen Dinge, besonders auch die ehelichen Verbindungen, gern so recht dauerhaft vorstellen. Und was den letzten Punkt betrifft, so verführen uns die Lustspiele, die wir immer wiederholen sehen, zu solchen Einbildungen, die mit dem Gange der Welt nicht zusammentreffen. In der Komödie sehen wir eine Heirat als das letzte Ziel eines durch die Hindernisse mehrerer Akte verschobenen Wunsches. Und im Augenblick, da es erreicht ist, fällt der Vorhang und die momentane Befriedigung klingt bei uns nach. In der Welt ist es anders, da wird hinten immer fortgespielt. Und wenn der Vorhang wieder aufgeht, mag man gern nichts weiter davon sehen noch hören.« »Es muss doch so schlimm nicht sein«, sagte Charlotte lächelnd, »da man sieht, dass auch Personen, die von diesem Theater abgetreten sind, wohl gern darauf wieder eine Rolle spielen mögen.« »Dagegen ist nichts einzuwenden«, sagte der Graf. »Eine neue Rolle mag man gern wieder übernehmen. Und wenn man die Welt kennt, so sieht man wohl, auch bei dem Ehestande ist es nur diese entschiedene, ewige Dauer zwischen so viel Beweglichem in der Welt, die etwas Ungeschicktes an sich trägt. Einer von meinen Freunden, dessen gute Laune sich meist in Vorschlägen zu neuen Gesetzen hervortat, behauptete, eine jede Ehe solle nur auf 5 Jahre geschlossen werden. Es sei, sagte er dies, eine schöne, ungerade, heilige Zahl, und ein solcher Zeitraum eben hinreichend, um sich kennenzulernen, einige Kinder heranzubringen, sich zu entzweien und, was das Schönste sei, sich wieder zu versöhnen. Gewöhnlich rief er aus, wie glücklich würde die erste Zeit verstreichen. 2, 3 Jahre wenigstens gingen vergnüglich hin. Dann würde doch wohl dem einen Teil daran gelegen sein, das Verhältnis länger dauern zu sehen. Die Gefälligkeit würde wachsen, je mehr man sich dem Termin der Aufkündigung näherte. Der gleichgültige, ja selbst der unzufriedene Teil würde durch ein solches Betragen begütigt und eingenommen. Man vergäße, wie man in guter Gesellschaft die Stunden vergisst, dass die Zeit verfließe und fände sich aufs Angenehmste überrascht, wenn man nach verlaufenem Termin erst bemerkte, dass er schon stillschweigend verlängert sei. So artig und lustig dies klang, und so gut man, wie Charlotte wohl empfand, diesem Scherz eine tiefe moralische Deutung geben konnte, so waren ihr dergleichen Äußerungen, besonders um Ottiliens Willen, nicht angenehm. Sie wusste recht gut, dass nichts gefährlicher sei als ein allzu freies Gespräch, das einen strafbaren oder halbstrafbaren Zustand als einen gewöhnlichen, gemeinen, ja löblichen behandelt. Und dahin gehört doch gewiss alles, was die eheliche Verbindung antastet. Sie suchte daher nach ihrer gewandten Weise, das Gespräch abzulenken. Da sie es nicht vermochte, tat es ihr leid, dass Ottilie alle so gut eingerichtet hatte, um nicht aufstehen zu dürfen. Das ruhig aufmerksame Kind verstand sich mit dem Haushofmeister durch Blick und Wink, dass alles auf das Trefflichste geriet, obgleich ein paar neue, ungeschickte Bedienten in der Livree staken. Und so fuhr der Graf, Charlottens Ablenker nicht empfindend, über diesen Gegenstand sich zu äußern fort. Ihm, der sonst nicht gewohnt war, im Gespräch irgend lästig zu sein, lastete diese Sache zu sehr auf dem Herzen. Und die Schwierigkeit, sich von seiner Gemahlin getrennt zu sehen, machte ihn bitter gegen alles, was eheliche Verbindung betraf, die er doch selbst mit der Baroness so eifrig wünschte. Jener Freund, so fuhr er fort, tat noch einen anderen Gesetzesvorschlag. Eine Ehe solle nur als dann für unauflöslich gehalten werden, wenn entweder beide Teile oder wenigstens der eine Teil zum dritten Mal verheiratet wäre. Denn was eine solche Person betreffe, so bekenne sie unwidersprechlich, dass sie die Ehe für etwas Unentbehrliches halte. Nun sei auch schon bekannt geworden, wie sie sich in ihren früheren Verbindungen betragen, ob sie Eigenheiten habe, die oft mehr zur Trennung Anlass geben als üble Eigenschaften. Man habe sich also wechselseitig zu erkundigen, man habe ebenso gut auf Verheiratete wie auf Unverheiratete Acht zu geben, weil man nicht wisse, wie die Fälle kommen können. Das würde freilich das Interesse der Gesellschaft sehr vermehren, sagte Eduard. Denn in der Tat jetzt, wenn wir verheiratet sind, fragt niemand weiter mehr nach unseren Tugenden, noch unseren Mängeln. Bei einer solchen Einrichtung, fiel die Baroness lächelnd ein, hätten unsere lieben Wirte schon zwei Stufen glücklich überstiegen und könnten sich zu der dritten vorbereiten. Ihnen ist's wohlgeraten, sagte der Graf. Ihr hat der Tod willig getan, was die Konsistorien sonst nur ungern zu tun pflegen. Lassen wir die Toten ruhen, versetzte Charlotte mit einem halb ernsten Blicke. Warum? Versetzte der Graf, da man ihr in Ehren gedenken kann. Sie waren bescheiden genug, sich mit einigen Jahren zu begnügen für mannigfaltiges Gute, das sie zurückließen. Wenn nur nicht gerade, sagte die Baroness mit einem verhaltenen Seufzer, in solchen Fällen das Opfer der besten Jahre gebracht werden müsste. Jawohl, versetzte der Graf, man müsste darüber verzweifeln, wenn nicht überhaupt in der Welt so wenige seine gehoffte Folge zeigte. Kinder halten nicht, was sie versprechen, junge Leute sehr selten. Und wenn sie Wort halten, hält es ihnen die Welt nicht. Charlotte, welche froh war, dass das Gespräch sich wendete, versetzte heiter, »Nun, wir müssen uns ja ohnehin bald genug gewöhnen, das Gute Stück und teilweise zu genießen.« »Gewiss«, versetzte der Graf, »Sie haben beide sehr schöne Zeiten genossen. Wenn ich mir die Jahre zurückerinnere, da Sie und Eduard das schönste Paar bei Hof waren, weder von so glänzenden Zeiten noch von so hervorleuchtenden Gestalten ist jetzt die Rede mehr. Wenn Sie beide zusammen tanzten, alle Augen waren auf Sie gerichtet. Und wie umworben, beide, indem Sie sich nur ineinander bespiegelten. Da sich so manches verändert hat, sagte Charlotte, können wir wohl so viel Schönes mit Bescheidenheit anhören. Eduarden habe ich doch oft im Stillen getadelt, sagte der Graf, dass er nicht beharrlicher war. Denn am Ende hätten seine wunderlichen Eltern wohl nachgegeben. Und 10 frühe Jahre gewinnen ist keine Kleinigkeit. Ich muss mich seiner annehmen, fiel die Baroness ein. Charlotte war nicht ganz ohne Schuld, nicht ganz rein von allem Umhersehen. Und ob sie gleich Eduarden von Herzen liebte und sich ihn auch heimlich zum Gatten bestimmte, so war ich doch Zeuge, wie sehr sie ihn manchmal quälte, so dass man ihn leicht zu dem unglücklichen Entschluss drängen konnte, zu reisen, sich zu entfernen, sich von ihr zu entwöhnen. Eduard nickte der Baroness zu und schien dankbar für ihre Fürsprache. Und dann muss ich eins, fuhr sie fort, zu Charlottens Entschuldigung beifügen. Der Mann, der zu jener Zeit um sie warb, hatte sich schon lange durch Neigung zu ihr ausgezeichnet und war, wenn man ihn näher kannte, gewiss liebenswürdiger, als ihr andern gern zugestehen mögt. »Liebe Freundin«, versetzte der Graf etwas lebhaft, »bekennen wir nur, dass er Ihnen nicht ganz gleichgültig war und dass Charlotte von Ihnen mehr zu befürchten hatte als von einer anderen. Ich finde das einen sehr hübschen Zug an den Frauen, dass sie ihre Anhänglichkeit an irgendeinen Mann so lange noch fortsetzen, ja durch keine Art von Trennung stören oder aufheben lassen. Diese gute Eigenschaft besitzen vielleicht die Männer noch mehr«, versetzte die Baroness. »Wenigstens an Ihnen, lieber Graf, habe ich bemerkt, dass niemand mehr Gewalt über Sie hat als ein Frauenzimmer, dem Sie früher geneigt waren. So habe ich gesehen, dass Sie auf die Fürsprache einer solchen sich mehr Mühe gaben, um etwas auszuwirken, als vielleicht die Freundin des Augenblicks von Ihnen erlangt hätte.« »Einen solchen Vorwurf darf man sich wohl gefallen lassen«, versetzte der Graf. »Doch was Charlottens ersten Gemahl betrifft, so konnte ich ihn deshalb nicht leiden, weil er mir das schöne Paar auseinandersprengte. Ein wahrhaft prädestiniertes Paar, das einmal zusammengegeben weder 5 Jahre zu scheuen, noch auf eine zweite oder gar dritte Verbindung hinzusehen brauchte.« »Wir wollen versuchen«, sagte Charlotte, »wieder einzubringen, was wir versäumt haben.« »Da müssen Sie sich dazu halten«, sagte der Graf. »Ihre ersten Heiraten«, fuhr er mit einiger Heftigkeit fort, »waren doch so eigentlich rechte Heiraten von der verhassten Art. Und leider haben überhaupt die Heiraten, verzeihen Sie mir einen lebhafteren Ausdruck, etwas Tölpelhaftes. Sie verderben die zartesten Verhältnisse. Und es liegt doch eigentlich nur an der plumpen Sicherheit, auf die sich wenigstens ein Teil etwas zugute tut. Alles versteht sich von selbst. Und man scheint sich nur verbunden zu haben, damit eins wie das andere nunmehr seiner Wege gehe.« In diesem Augenblick machte Charlotte, die ein für allemal dieses Gespräch abbrechen wollte, von einer kühnen Wendung Gebrauch. Es gelang ihr. Die Unterhaltung ward allgemeiner. Die beiden Gatten und der Hauptmann konnten daran teilnehmen. Selbst Ottilie ward veranlasst, sich zu äußern. Und der Nachtisch ward mit der besten Stimmung genossen, woran der in zierlichen Fruchtkörben aufgestellte Obstreichtum, die bunteste in Prachtgefäßen schön verteilte Blumenfülle, den vorzüglichsten Anteil hatte. Auch die neuen Parkanlagen kamen zur Sprache, die man sogleich nach Tische besuchte. Ottilie zog sich unter dem Vorwande häuslicher Beschäftigungen zurück. Der Graf wurde von dem Hauptmann unterhalten, später gesellte sich Charlotte zu ihm. Als sie oben auf die Höhe gelangt waren, wo der Hauptmann gefällig hinuntereilte, um den Plan zu holen, sagte der Graf zu Charlotten: »Dieser Mann gefällt mir außerordentlich. Er ist sehr wohl und im Zusammenhang unterrichtet. Ebenso scheint seine Tätigkeit sehr ernst und folgerecht. Was er hier leistet, wird in einem höheren Kreise von viel Bedeutung sein.« Charlotte vernahm des Hauptmanns Lob mit innigem Behagen. Sie fasste sich jedoch und bekräftigte das Gesagte mit Ruhe und Klarheit. Wie überrascht war sie aber, als der Graf fortfuhr: »Diese Bekanntschaft kommt mir sehr zu gelegener Zeit. Ich weiß eine Stelle, an die der Mann vollkommen passt. Und ich kann mir durch eine solche Empfehlung, indem ich ihn glücklich mache, einen hohen Freund auf das Allerbeste verbinden.« Es war wie ein Donnerschlag, der auf Charlotten herabfiel. Der Graf bemerkte nichts, denn die Frauen, gewohnt, sich jederzeit zu bändigen, behalten in den außerordentlichsten Fällen immer noch eine Art von scheinbarer Fassung. Doch hörte sie schon nicht mehr, was der Graf sagte, indem er fortfuhr: »Wenn ich von etwas überzeugt bin, geht es bei mir geschwind her. Ich habe schon meinen Brief im Kopfe zusammengestellt und mich drängt's, ihn zu schreiben. Sie verschaffen mir einen reitenden Boten, den ich noch heute Abend wegschicken kann.« Charlotte war innerlich zerrissen. Von diesen Vorschlägen, sowie von sich selbst überrascht, konnte sie kein Wort hervorbringen. Der Graf fuhr glücklicherweise fort, von seinen Planen für den Hauptmann zu sprechen, deren Günstiges Charlotte nur allzu sehr in die Augen fiel. Es war Zeit, dass der Hauptmann herauftrat und seine Rolle vor dem Grafen entfaltete. Aber mit wie anderen Augen sah sie den Freund an, den sie verlieren sollte. Mit einer notdürftigen Verbeugung wandte sie sich weg und eilte hinunter nach der Mooshütte. Schon auf halbem Wege stürzten ihr die Tränen aus den Augen, und nun warf sie sich in den engen Raum der kleinen Einsiedelei und überließ sich ganz einem Schmerz, einer Leidenschaft, einer Verzweiflung, von deren Möglichkeit sie wenig Augenblicke vorher auch nicht die leiseste Ahnung gehabt hatte. Auf der anderen Seite war Eduard mit der Baroness an den Teichen hergegangen. Die kluge Frau, die gern von allem unterrichtet sein mochte, bemerkte bald in einem tastenden Gespräch, dass Eduard sich zu Ottiliens Lobe weitläufig herausließ und wusste ihn auf eine so natürliche Weise nach und nach in den Gang zu bringen, dass ihr zuletzt kein Zweifel übrig blieb, hier sei eine Leidenschaft nicht auf dem Wege, sondern wirklich angelangt. Verheiratete Frauen, wenn sie sich auch untereinander nicht lieben, stehen doch stillschweigend miteinander, besonders gegen junge Mädchen, im Bündnis. Die Folgen einer solchen Zuneigung stellten sich ihrem weltgewandten Geist nur allzu geschwind dar. Dazu kam noch, dass sie schon heute früh mit Charlotten über Ottilien gesprochen und den Aufenthalt dieses Kindes auf dem Lande, besonders bei seiner stillen Gemütsart, nicht gebilligt und den Vorschlag getan hatte, Ottilien in die Stadt zu einer Freundin zu bringen, die sehr viel an die Erziehung ihrer einzigen Tochter wendete und sich nur nach einer gutartigen Gespielin umsehe, die an die zweite Kindesstadt eintreten und alle Vorteile mitgenießen solle. Charlotte hatte sich zur Überlegung genommen. Nun aber brachte der Blick in Eduards Gemüt diesen Vorschlag bei der Baroness ganz zur vorsätzlichen Festigkeit. Und umso schneller dieses in ihr vorging, um desto mehr schmeichelte sie äußerlich Eduards Wünschen. Denn niemand besaß sich mehr als diese Frau. In diesem Augenblick sah man Ottilien herankommen. Eduard nötigte der Baroness, geschwinder zu gehen, und eilte ihr endlich dem lieben Kinde zu, mehrere Schritte voran. Eine herzliche Freude drückte sich in seinem ganzen Wesen aus. Er küsste ihr die Hand, in die er einen Strauß Feldblumen drückte, die er unterwegs zusammengepflückt hatte. Die Baroness fühlte sich bei diesem Anblick in ihrem Innern fast erbittert. Denn wenn sie auch das, was an dieser Neigung strafbar sein mochte, nicht billigen durfte, so konnte sie das, was daran liebenswürdig und angenehm war, jenem unbedeutenden Neuling von Mädchen keineswegs gönnen. Als man sich zum Abendessen zusammengesetzt hatte, war eine völlig andere Stimmung in der Gesellschaft verbreitet. Der Graf, der schon vor Tische geschrieben und den Boten fortgeschickt hatte, unterhielt sich mit dem Hauptmann, den er auf eine verständige und bescheidene Weise immer mehr ausforschte, indem er ihn diesen Abend an seine Seite gebracht hatte. Die zur Rechten des Grafen sitzende Baroness fand von daher wenig Unterhaltung. Ebenso wenig an Eduard, der erst durstig, dann aufgeregt des Weines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit Ottilien unterhielt, die er an sich gezogen hatte. Wie von der anderen Seite neben dem Hauptmann Charlotte saß, der es schwer, ja beinahe unmöglich ward, die Bewegungen ihres Innern zu verbergen. Die Baroness hatte Zeit genug, Beobachtungen anzustellen. Sie bemerkte Charlottens Unbehagen, und weil sie nur Eduards Verhältnis zu Ottilien im Sinn hatte, so überzeugte sie sich leicht, auch Charlotte sei bedenklich und verdrießlich über ihres Gemahls Benehmen und überlegte, wie sie nunmehr am besten zu ihren Zwecken gelangen könne. Auch nach Tische fand sich ein Zwiespalt in der Gesellschaft. Der Graf, der den Hauptmann recht ergründen wollte, brauchte bei einem so ruhigen, keineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne verschiedene Wendungen, um zu erfahren, was er wünschte. Sie gingen miteinander an der einen Seite des Saals auf und ab, indes Eduard, aufgeregt von Wein und Hoffnung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte, Charlotte und die Baroness aber stillschweigend an der anderen Seite des Saals nebeneinander hin und wieder gingen. Ihr Schweigen und müßiges Umherstehen brachte denn auch zuletzt eine Stockung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Flügel, die Männer auf den anderen, und so schien dieser Tag abgeschlossen. 11. Kapitel. Eduard begleitete den Grafen auf sein Zimmer und ließ sich recht gern durchs Gespräch verführen, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Graf verlor sich in vorige Zeiten, gedachte mit Lebhaftigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Kenner mit vielem Feuer entwickelte. Ein schöner Fuß ist eine große Gabe der Natur. Diese Anmut ist unverwüstlich. Ich habe sie heute im Gehen beobachtet. Noch immer möchte man ihren Schuh küssen. Und die zwar etwas barbarische, aber doch tief gefühlte Ehrenbezeugung der Sarmaten wiederholen, die sich nichts Besseres kennen, als aus dem Schuh einer geliebten und verehrten Person ihre Gesundheit zu trinken. Die Spitze des Fußes blieb nicht allein der Gegenstand des Lobes unter zwei vertrauten Männern. Sie gingen von der Person auf alte Geschichten und Abenteuer zurück und kamen auf die Hindernisse, die man ehemals den Zusammenkünften dieser beiden Liebenden entgegengesetzt, welche Mühe sie sich gegeben, welche Kunstgriffe sie erfunden, nur um sich sagen zu können, dass sie sich liebten. Erinnerst du dich, fuhr der Graf fort, welch Abenteuer ich dir recht freundschaftlich und uneigennützig bestehen helfen, als unsere höchsten Herrschaften ihren Oheim besuchten und auf dem weitläufigen Schlosse zusammenkamen. Der Tag war in Feierlichkeiten und Feierkleidern hingegangen, ein Teil der Nacht sollte wenigstens unter freiem, liebevollem Gespräch verstreichen. Den Hinweg zu dem Quartier der Hofdamen hatten sie sich wohl gemerkt, sagte Eduard. Wir gelangten glücklich zu meiner Geliebten. Die, versetzte der Graf, mehr an den Anstand als an meine Zufriedenheit gedacht und eine sehr hässliche Ehrenwächterin bei sich behalten hatte. Da mir denn, indessen ihr euch mit Blicken und Worten sehr gut unterhieltet, ein höchst unerfreuliches Los zuteil wird. Ich habe mich noch gestern, versetzte Eduard, als sie sich anmelden ließen, mit meiner Frau an die Geschichte erinnert, besonders an unseren Rückzug. Wir verfehlten den Weg und kamen an den Vorsaal der Garden. Weil wir uns nun von da recht gut zu finden wussten, so glaubten wir auch hier ganz ohne Bedenken hindurch und an dem Posten wie an den übrigen vorbeigehen zu können. Aber wie groß war beim Eröffnen der Türe unsere Verwunderung. Der Weg war mit Matratzen verlegt, auf denen die Riesen in mehreren Reihen ausgestreckt lagen und schliefen. Der einzige Wachende auf dem Posten sah uns verwundert an. Wir aber im jugendlichen Mut und Mutwillen stiegen ganz gelassen über die ausgestreckten Stiefel weg, ohne dass auch nur einer von diesen schnarchenden Enax-Kindern erwacht wäre. »Ich hatte große Lust zu stolpern«, sagte der Graf, »damit es Lärm gegeben hätte, denn welch eine seltsame Auferstehung würden wir gesehen haben.« In diesem Augenblick schlug die Schlossglocke 12. »Es ist hoch Mitternacht«, sagte der Graf lächelnd, »und eben gerechte Zeit. Ich muss Sie, lieber Baron, um eine Gefälligkeit bitten. Führen Sie mich heute, wie ich Sie damals führte. Ich habe der Baroness das Versprechen gegeben, Sie noch zu besuchen. Wir haben uns den ganzen Tag nicht allein gesprochen. Wir haben uns so lange nicht gesehen, und nichts ist natürlicher, als dass man sich nach einer vertraulichen Stunde sehnt. Zeigen Sie mir den Hinweg, den Rückweg will ich schon finden, und auf alle Fälle werde ich über keine Stiefel wegzustolpern haben.« »Ich will Ihnen recht gern diese gastliche Gefälligkeit erzeigen«, versetzte Eduard. »Nur sind die drei Frauenzimmer drüben zusammen auf dem Flügel. Wer weiß, ob wir sie noch beieinander finden, oder was wir sonst für Händel anrichten, die irgendein wunderliches Ansehen gewinnen.« »Nur ohne Sorge«, sagte der Graf, »die Baroness erwartet mich. Sie ist um diese Zeit gewiss auf ihrem Zimmer und allein.« »Die Sache ist leicht«, meinte Eduard, und konnte nicht wissen, welchem Abenteuer er selbst entgegenging. Er nahm ein Licht, dem Grafen vorleuchtend, eine geheime Treppe hinunter, die zu einem langen Gang führte. Am Ende desselben öffnete Eduard eine kleine Türe. Sie erstiegen eine Wendeltreppe. Oben, auf einem engen Ruheplatz, deutete Eduard dem Grafen, dem er das Licht in die Hand gab, nach einer Tapetentüre rechts, die beim ersten Versuch sogleich sich öffnete, den Grafen aufnahm und Eduard in dem dunklen Raum zurückließ. Eine andere Türe links ging in Charlottens Schlafzimmer. Er hörte Reden und horchte. Charlotte sprach zu ihrem Kammermädchen. »Ist Ottilie schon zu Bette?« »Nein«, versetzte jene, »sie sitzt noch unten und schreibt.« »So zünde sie das Nachtlicht an«, sagte Charlotte, »und geh sie nur hin, es ist spät. Die Kerze will ich selbst auslöschen und für mich zu Bette gehen.« Eduard hörte mit Entzücken, dass Ottilie noch schreibe. »Sie beschäftigt sich für mich«, dachte er triumphierend. Durch die Finsternis, ganz in sich selbst geengt, sah er sie sitzen, schreiben. Er glaubte, zu ihr zu treten, sie zu sehen, wie sie sich nach ihm umkehrte. Er fühlte ein unüberwindliches Verlangen, ihr noch einmal nah zu sein. Von hier aber war kein Weg in das Halbgeschoss, wo sie wohnte. Nun fand er sich unmittelbar an seiner Frauentüre. Eine sonderbare Verwechslung ging in seiner Seele vor. Er suchte, die Türe aufzudrehen. Er fand sie verschlossen. Er pochte leise an. Charlotte hörte nicht. Sie ging in dem größeren Nebenzimmer auf und ab. Sie wiederholte sich aber und abermals, was sie seit jenem unerwarteten Vorschlag des Grafen oft genug bei sich um und umgewendet hatte. Der Hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er füllte noch das Haus, er belebte noch die Spaziergänge, und er sollte fort. Das alles sollte leer werden. Sie sagte sich alles, was man sich sagen kann, ja, sie antizipierte, wie man gewöhnlich pflegt, den leidigen Trost, dass auch solche Schmerzen durch die Zeit gelindert werden. Sie verwünschte die Zeit, die es braucht, um sie zu lindern. Sie verwünschte die totenhafte Zeit, wo sie würden gelindert sein. Da war denn zuletzt die Zuflucht zu den Tränen umso willkommener,

und im Grunde bloß in einem halbtätigen Müßiggang hinschlendere. Kaum hatten sich die beiden Gäste entfernt, als schon wieder neuer Besuch eintraf. Charlotten willkommen, die aus sich selbst herauszugehen, sich zu zerstreuen wünschte. Eduarden ungelegen, der eine doppelte Neigung fühlte, sich mit Ottilien zu beschäftigen. Ottilien gleichfalls unerwünscht, die mit ihrer auf morgen früh so nötigen Abschrift noch nicht fertig war. Und so eilte sie auch, als die Fremden sich spät entfernten, sogleich auf ihr Zimmer. Es war Abend geworden. Eduard, Charlotte und der Hauptmann, welche die Fremden, ehe sie sich in den Wagen setzten, eine Strecke zu Fuß begleitet hatten, wurden einig, noch einen Spaziergang nach den Teichen zu machen. Ein Kahn war angekommen, den Eduard mit ansehnlichen Kosten aus der Ferne verschrieben hatte. Man wollte versuchen, ob er sich leicht bewegen und lenken lasse. Er war am Ufer des mittelsten Teiches, nicht weit von einigen alten Eichbäumen angebunden, auf die man schon bei künftigen Anlagen gerechnet hatte. Hier sollte ein Landungsplatz angebracht, unter den Bäumen ein architektonischer Ruhesitz aufgeführt werden, wonach diejenigen, die über den See fahren, zu steuern hätten. »Wo wird man denn nun drüben die Landung am besten anlegen?« fragte Eduard. »Ich sollte denken bei meinen Platanen.« »Sie stehen ein wenig zu weit rechts«, sagte der Hauptmann. »Landet man weiter unten, so ist man dem Schlosse näher, doch muss man es überlegen.« Der Hauptmann stand schon im Hinterteile des Kahns und hatte ein Ruder ergriffen. Charlotte stieg ein, Eduard gleichfalls, und fasste das andere Ruder. Aber als er eben im Abstoßen begriffen war, gedachte er Ottiliens. Gedachte, dass ihn diese Wasserfahrt verspäten, wer weiß erst wann, zurückführen würde. Er entschloss sich kurz und gut, sprang wieder ans Land, reichte dem Hauptmann das andere Ruder und eilte sich flüchtig entschuldigend nach Hause. Dort vernahm er, Ottilie habe sich eingeschlossen, sie schreibe. Bei dem angenehmen Gefühle, dass sie für ihn etwas tue, empfand er das lebhafteste Missbehagen, sie nicht gegenwärtig zu sehen. Seine Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblicke. Er ging in dem großen Saale auf und ab, versuchte allerlei und nichts vermochte seine Aufmerksamkeit zu fesseln. Sie wünschte er zu sehen, allein zu sehen, ehe noch Charlotte mit dem Hauptmann zurückkäme. Es ward Nacht, die Kerzen wurden angezündet. Endlich trat sie herein, glänzend von Liebenswürdigkeit. Das Gefühl, etwas für den Freund getan zu haben, hatte ihr ganzes Wesen über sich selbst gehoben. Sie legte das Original und die Abschrift vor Eduard auf den Tisch. »Wollen wir kollationieren?« sagte sie lächelnd. Eduard wusste nicht, was er erwidern sollte. Er sah sie an, er besah die Abschrift. Die ersten Blätter waren mit der größten Sorgfalt mit einer zarten weiblichen Hand geschrieben. Dann schienen sich die Züge zu verändern, leichter und freier zu werden. Aber wie erstaunt war er, als er die letzten Seiten mit den Augen überlief. »Um Gottes Willen«, rief er aus, »was ist das? Das ist meine Hand!« Er sah Ottilien an und wieder auf die Blätter. Besonders der Schluss war ganz, als wenn er ihn selbst geschrieben hätte. Ottilie schwieg, aber sie blickte ihm mit der größten Zufriedenheit in die Augen. Eduard hob seine Arme empor. »Du liebst mich«, rief er aus. »Ottilie, du liebst mich!« Und sie hielten einander umfasst. Wer das andere zuerst ergriffen, wäre nicht zu unterscheiden gewesen. Von diesem Augenblick an war die Welt für Eduarden umgewendet. Er nicht mehr, was er gewesen, die Welt nicht mehr, was sie gewesen. Sie standen voreinander, er hielt ihre Hände. Sie sahen einander in die Augen, im Begriff, sich wieder zu umarmen. Charlotte mit dem Hauptmann trat herein. Zu den Entschuldigungen eines längeren Außenbleibens lächelte Eduard heimlich. »Oh, wie viel zu früh kommt ihr«, sagte er zu sich selbst. Sie setzten sich zum Abendessen. Die Personen des heutigen Besuchs wurden beurteilt. Eduard, liebevoll aufgeregt, sprach gut von einem jeden, immer schonend, oft billigend. Charlotte, die nicht durchaus seiner Meinung war, bemerkte diese Stimmung und scherzte mit ihm, dass er, der sonst über die scheidende Gesellschaft immer das strengste Zungengericht ergehen lasse, heute so mild und nachsichtig sei. »Mit Feuer und herzlicher Überzeugung«, rief Eduard, »man muss nur ein Wesen recht von Grund aus lieben, da kommen einem die übrigen alle liebenswürdig vor.« Ottilie schlug die Augen nieder, und Charlotte sah vor sich hin. Der Hauptmann nahm das Wort und sagte, »mit den Gefühlen der Hochachtung, der Verehrung ist es doch auch etwas Ähnliches.

ergriff sie eine seltsame Ahnung, ein freudig bängliches Erzittern, das in fromme Wünsche und Hoffnungen sich auflöste. Gerührt kniete sie nieder, sie wiederholte den Schwur, den sie Eduarden vor dem Altar getan. Freundschaft, Neigung, Entsagen gingen vor ihr in heitern Bildern vorüber. Sie fühlte sich innerlich wiederhergestellt. Bald ergreift sie eine süße Müdigkeit und ruhig schläft sie ein. Wie froh bin ich, dass ich weg bin. Bester Freund, was ist das Herz des Menschen? Dich zu verlassen, den ich so liebe, von dem ich unzertrennlich war, und froh zu sein. Werther schreibt seinem Freund Wilhelm. Er hat sein Zuhause verlassen, um eine Erbschaftsangelegenheit zu regeln. Er verbringt viel Zeit in der Natur und beobachtet die unzähligen, unergründlichen Gestalten der Würmchen, der Mückchen. Doch dann lernt er Lotte kennen. Einen Engel. Pfui, das sagt jeder von der Seinigen, nicht wahr? Und doch bin ich nicht imstande, dir zu sagen, wie sie vollkommen ist, warum sie vollkommen ist. Genug, sie hat allen meinen Sinn gefangen genommen. Werther verliebt sich unsterblich und bekommt einen Korb, der ihn zum Äußersten zwingt. Es schlägt 12, so sei es denn. Lotte, lebe wohl. Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe. Gelesen von Janus Torp. Ab dem 19. August, von Montag bis Freitag um 9.30 Uhr und um 14.30 Uhr in HR2 Kultur und jederzeit abrufbar in der ARD Audiothek.